Oh ja. Wenn du es warst, werden sie sich erwischen. Wenn nicht, dann werden sie sich nicht erwischen. Ich werde eine Anzeige machen wegen den Bildern. Anzeige. Ich werde eine Anzeige machen wegen den Bildern. Du bist vielleicht noch ein Kleinkind. Ah, Digga, du hast meine Nummer. Oh ja. Das kann gut sein. Dominik. Oh ja. Dominik. Oh ja. Dominik. Ah, Digga, du hast meine Nummer. Oh ja. Du bist vielleicht noch ein Kleinkind. Oh ja, du bist vielleicht noch ein Kleinkind. Man müsste auch als 5-Jähriger wissen, wo seine Grenzen sind. Oh ja. Ah, Digga, du hast meine Nummer. Wenn du es warst, werden sie sich erwischen. Wenn nicht, dann werden sie sich nicht erwischen. Von irgendwem? Anzeige. Oh ja, Dominik. Oh ja. Dominik. Ich werde eine Anzeige machen wegen den Bildern. Wenn du es warst, werden sie sich erwischen, wenn. Dann will ich aber gar nicht abstreiten. Dominik. Oh ja. Oh ja. Du sollst den Kindern Spaß haben. Keine Ahnung. Anzeige. Keine Ahnung. Dominik. Das kann gut sein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Du bist vielleicht noch ein Kleinkind. Ah, Digga, du hast meine Nummer. Oh ja. Oh ja. Du bist vielleicht noch ein Kleinkind. Ah, Digga, du hast meine Nummer. Bilder mich nicht erwischen. Dominik hat mir jetzt auch schon eine Drohung gemacht. Das wird auch zur Anzeige gegeben. Will ich aber gar nicht abstreiten. Für solche Kinder Spaß haben, müsste auch als 5-Jähriger wissen, wo seine Grenzen sind. Oh ja. Ich werde eine Anzeige machen wegen den Bildern. Oh ja. Dominik. Oh ja, Dominik. Das kann gut sein. Ah, Digga, du hast meine Nummer. Will ich auch gar nicht abstreiten. Wenn du es warst, werden sie sich erwischen. Wenn nicht, dann werden sie sich nicht erwischen.